Ein deutsches Märchen. Das Brautkleid unter dem Meer. Es war einmal im Königreich Jerabon, wo ein Ritter namens Monet lebte. Er war jung, mutig und attraktiv, wurde aber von seinem bösen, gierigen König Claude nie anerkannt. Monet hatte ein Pferd namens Godot. Godot war kein gewöhnliches Pferd. Es besaß die Kraft der Weisheit. Eines Nachmittags, als Monet und Godot im Wald waren, Oh, das Wetter ist so schön und die Sonne ist so wohltuend. Was denkst du, Godot? Es ist wunderschön, Meister. Lass uns tiefer in den Wald gehen, um ein paar Beeren zu essen. Godot galoppierte in den Wald und Monet suchte nach Beeren. Plötzlich entdeckte Monet eine leuchtende Feder. Oh, was für eine schöne Feder. Sie fühlt sich an, als würde sie brennen, ohne meine Hand zu verletzen. Das ist die Feder des seltensten Feuervogels. Nicht jeder kann das verstehen. Oh, wirklich? Ich sollte sie zu König Claude bringen. Er wird mich endlich schätzen und mich mit Gold belohnen. Meister, ich weiß, dass ihr die Anerkennung eures Königs gewinnen wollt. Ich würde euch jedoch vorschlagen, diese Feder nicht zu ihm zu bringen, denn sie wird nichts als Ärger machen. Godot, denkst du, diese schöne Feder würde uns Ärger bereiten? Ich denke, es wird uns nichts bringen außer Reichtum. Es liegt ganz bei euch, Meister. Ich denke... Es ist eine tolle Idee. Los geht's, Godot. Godot und Monet galoppierten zurück ins Königreich, um zu zeigen, was sie gefunden hatten. Monet präsentierte dem bösartigen König die Feuervogelfeder. Majestät, ich habe diese schöne Feder des seltenen Feuervogels für euch gefunden, da sie ihr Prestige repräsentiert. Sehr gut, Monet. Das ist in der Tat ein Akt der Tapferkeit. Aber das ist nicht das Einzige, was es beweisen wird. Wenn du mir die Feder bringen kannst, kannst du mir auch den Vogel bringen. Bring mir den Vogel, sonst werfe ich dich in die Höhle des Löwen. Monet war schockiert über die Forderung des Königs. Es war ihm unmöglich, den wilden und mächtigen Vogel zu fangen. Monet verließ den Gerichtssaal und weinte. Was ist los, Meister? Der König zwingt mich, ihm den Feuervogel zu bringen. Wie kann ich diese großartige Kreatur fangen? Ich werde sonst in die Höhle des Löwen geworfen. Keine Sorge, Meister. Ich werde dir helfen. Bittet euren König, uns 100 Säcke mit Mais zu bringen, der über das große Feld dieses Dorfes gestreut wird. Und er wird seinen Vogel bekommen. Monet ging zum König und verlangte eben genau das. Mais? Also gut. Am nächsten Tag schickte König Claude seine Männer, um den Mais auf dem Feld zu verteilen. Jetzt müssen wir bis zum Abend warten. Godot und Monet warteten geduldig. Plötzlich entdeckten sie einen Schatten auf dem Feld. Sie blickten auf und sahen den prächtigen Feuervogel, der kam, um den Mais zu essen. Wow! Sie starrten in Ehrfurcht, bis Godot sagte, Bringt das Netz. Monet packte das Netz und fing damit den Feuervogel im Handumdrehen und brachte ihn mit Stolz zum König. Hier ist er, der mächtige Feuervogel, der einst zum Himmel gehörte. Jetzt gehört er dir. Wie wunderbar! Du bist sehr mutig. Aber mein Test ist nicht vorbei. Wenn du mir den Vogel bringen konntest, kannst du mir die Prinzessin Vasilisa bringen, die an der Küste lebt. Bring sie mir, sonst wartet die Löwengrube auf dich. Monet hatte diesmal Angst. Ich konnte einen Vogel täuschen, aber eine Prinzessin täuschen? Monet sprach mit Godot darüber. Godot nickte und sagte, Das ist kein Problem. Der Ärger wird noch kommen. Bittet euren König, euch den Trank des Drachenatems, ein Zelt und Rosen zu bringen. Damit können wir die Prinzessin einschlafen lassen. Monet verlangte ebenfalls danach. König Claude war verwirrt, aber er gab Monet alles, was er wollte. Monet und Godot gingen an die Küste und sahen Prinzessin Vasilissa auf einem silbernen Boot mit goldenen Rudern eine süße Melodie singen. Oh, sieh die schöne Sonne, wie sie auf mich scheint. Oh, sieh die Natur um mich, sie segnet mich und meine Zeit. Monet sah die Prinzessin ehrfurchtsvoll an, denn er hatte noch nie zuvor so eine Schönheit wie sie gesehen. Schnell, bau das Zelt auf und stell die Blumen hin. Gemeinsam bauten Monet und Godot das Zelt auf und warteten auf sie. Bald kam die Prinzessin an die Küste. Möchtet ihr ein paar Blumen, Eure Hoheit? Ich habe sie frisch für euch gepflückt. Oh, wie wunderbar! Rosen sind meine Favoriten. Monet gab ihr die Blumen und sie roch an ihnen. Sie wusste nicht, dass der Trank des Drachenatems darin war. Als sie ihn einatmete, wurde ihr schwindelig. Oh, ich bin so müde. Monet hielt sie fest, als sie bewusstlos wurde. Godot und Monet galoppierten mit der Prinzessin zurück ins Königreich. Als sie in den Palast eintraten, wurde König Claude ekstatisch. Jemand soll die Hochzeitsglocken läuten. Meine Prinzessin ist da! Die Diener läuteten die Glocken, die Prinzessin Vasilissa aufweckten. Oh, wo bin ich? Du bist bei deinem Bräutigam. Bräutigam? Ja, meine liebe Prinzessin, ich bin es, der dich heiraten wird. Was? Ich kann so nicht heiraten. Warum nicht? Ich kann nur in meinem Hochzeitskleid heiraten. Oh, keine Sorge deswegen. Ich werde dir das beste Hochzeitskleid von meinen königlichen Schneiderinnen nähen lassen. Es tut mir leid, Eure Majestät, aber mein Hochzeitskleid ist das beste Kleid und kann nie ersetzt werden. Es befindet sich auf dem Meeresgrund, unter dem großen Felsen. Ich werde dich nur heiraten, wenn du es mir bringst. Monet! Hast du gehört, was sie gesagt hat? Bring mir das Kleid sofort und diesmal werde ich keine deiner Forderungen erfüllen. Ich bekomme das Kleid oder du wirst in die Grube der Pythons geworfen. Monet war schockiert und Godot hatte alles gehört. Alles klar. Ich weiß genau, was gemacht werden muss. Eilig galoppierte Godot zur Küste. Was machst du da? Warten und sehen. Was machst du da? Plötzlich wurden die Wellen stärker und ein riesiger Hummer erschien. Hallo, Larry. Godot, mein Freund. Wie ich mich freue, dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Sag mir, wie kann ich dir helfen? Prinzessin Vasilissa soll verheiratet werden. Ah, du bist also wegen des Hochzeitskleids hier. Genau, ja. Larry tanzte im Wasser. Kurz danach kamen zwei große Hummer an die Meeresoberfläche. Jetzt hast du unsere Hilfe, denn nur den Mutigsten wird das zuteil. Ich komme mit, um das Kleid zu holen. Larry nickte und gab Monet eine Flasche mit Zaubertrank. Bitte, Freund, damit kannst du unter Wasser atmen. Schlucke es und du bekommst unter Wasser Luft. Monet schluckte den Zaubertrank und sprang ins Wasser. Als sie tauchten, entdeckte Monet den großen Felsen. Er hob ihn mit Leichtigkeit an. Die Hummer packten das Kleid. Jetzt komme ich, König Claude. Monet kam aus dem Wasser und die Hummer folgten ihm. Na, das Kleid. Endlich, wir sind fast am Ende all unserer Probleme. Fast? Warum nur fast? Weil es noch Probleme gibt, die wir loswerden müssen. Also gut, viel Glück dabei. Wir sehen uns ein anderes Mal. Nein, ich brauche noch einen Gefallen von dir. Warte mal. Ah, worum geht's? Godot erzählte Larry, dem Hummer und Monet alles, was er geplant hatte. Das ist alles? Das ist doch sehr einfach. Na los, lasst uns gehen. Godot und Monet gingen siegesbewusst zurück zum König. Eure Majestät und Eure Hoheit, ich habe das Hochzeitskleid der Prinzessin wie gewünscht vom Meeresgrund geholt. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Großartig! Jetzt wird die Prinzessin endlich meine Königin werden. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Aber ich werde es euch nur geben, wenn ihr euch bei allen entschuldigt. Entschuldigen? Wofür? Ich bin der größte König und du sagst mir, dass ich mich entschuldigen soll? Das werde ich niemals tun. Nun, dann lässt du mir keine andere Wahl. Plötzlich stürmten die Hummer in den Saal und klapperten mit ihren Zangen. Was machen diese dreckigen Hummer hier? Wir sind nicht dreckig. Schnappt ihn euch. Die Hummer griffen an und der König wollte flüchten. Lasst mich in Ruhe, dumme Hummer! Wachen, ergreift sie! Die Wachen wollten die Hummer aufhalten, doch sie wurden von ihnen aus dem Weg geschleudert. Der König wurde in Richtung Balkon gejagt. Die Hummer hatten ihn gefangen. Sag es! Sagt es! Ah, fein, fein! Ich war ein gemeiner und unredlicher König! Entschuldigung! Und trete zurück. Nein. Ah, okay. Ich werde zurücktreten. Perfekt. Jetzt bringen wir ihn in den Kerker. König Claude wurde in die Kerker gebracht und eingesperrt. Gibt es noch mehr Probleme zu beseitigen? Ich glaube nicht. Prinzessin Vasilisa dankte Monet. Oh, vielen Dank. Du tapferer, junger Mann! Nun, danke nicht mir. Danke meinem Freund Godot, das Superpferd, und Larry, den Hummer und seine Crew, die dir tatsächlich geholfen haben. Prinzessin Vasilisa lächelte und nickte und sah Godot und Larry an. Aber, Prinzessin, kann ich dich etwas fragen? Ja. Warum hast du akzeptiert, seine Frau zu werden, obwohl du wusstest, dass er dich entführt hatte? Darüber lachten Prinzessin Vasilisa und Larry. Monet und Godot waren verwirrt. Was ist denn jetzt los? Nun, weißt du, der Grund, warum mein Hochzeitskleid auf dem Meeresgrund liegt, war, um sicherzustellen, dass ich nur die Person heirate, die ich mag. Das Kleid wurde die ganze Zeit unter der Aufsicht meines lieben Freundes Larry aufbewahrt. Larry ist sein Freund? Ja, und ich hatte ihm gesagt, dass wenn jemals jemand anderes als ich kommt, um das Kleid zu holen, dann weiß er, dass ich in eine Ehe gezwungen werden soll. Und er kommen muss, um mich zu retten. Oh. Und so ging unsere Geschichte zu Ende. Monet wurde zum neuen König von Yerevan ernannt. Er besuchte Prinzessin Vasilisa oft, da sie beide zu guten Freunden geworden waren. Und was Godot und Larry betraf, nun, seht selbst. Weißt du, du hättest mir einfach von dem ganzen Deal mit der Prinzessin erzählen können, anstatt auf das große Ende zu warten. Wegen meiner Verbundenheit zu meiner Prinzessin konnte ich nichts sagen. So. Und was ist mit unserer Bindung, unserer Freundschaft? Ich kam mir vor wie... Ah, da sind sie wieder.